Im Zusammenhang damit, dass am 15. November auf der Sitzung der 3. Kommission der 71. UNO-Vollversammlung die Resolution über die Menschenrechtslage der TVRK AC.371L.23, die von der EU und Japan vorgelegt wurde, zwangsweise verabschiedet wurde, veröffentlichte die ständige Vertretung der TVRK in der UNO an demselben Tag eine offizielle Mitteilung. Die Mitteilung hat folgenden Wortlaut. Die Resolution, die von der politischen Absicht der feindseligen Kräfte einschließlich der USA dazu ausgeht, durch die Politisierung und extreme Hervorhebung der Menschenrechtsfrage der TVRK, die es eigentlich gar nicht gibt, diese zu erdrosseln, ist ein Produkt der Intrige und Verschwörung, das mit dem Schutz und der Förderung der wahren Menschenrechte gar nichts zu tun hat. In der Resolution wurden die Frage über die Zwangsarbeit und Ausbeutung der im Ausland arbeitenden TVRK-Bürger und die Atom- und Raketenfrage problematisiert, die mit den Menschenrechten nichts zu tun hat. Es ist eindeutig, dass die Resolution ein politisches Ziel dazu verfolgt, im Einklang mit den Anti-TVRK-Sanktionen der USA die TVRK zu isolieren und zu erdrosseln. Auch bis heute, wo es seit der Gründung der TVRK mehr als ein halbes Jahrhundert verging, verfolgen die USA hartnäckig eine feindselige TVRK-Politik und setzen sich mit allen Mitteln und Methoden dafür ein, die Staats- und Gesellschaftsordnung der TVRK zu vernichten. Bisher bemühten sich die USA darum, durch die gleichzeitige Problematisierung der Atom- und der Menschenrechtsfrage Druck auf die TVRK auszuüben. Doch, als sich die Atomfrage als nutzlos erwies, versuchen sie unter dem Vorwand der Menschenrechtsfrage die TVRK zu erdrosseln. Zurzeit setzen die USA ihre enormen nuklearen strategischen Vermögen auf der koreanischen Halbinsel ununterbrochen ein und führen verschiedene aggressive gemeinsame Militärübungen durch. Sie halten ganz offen sogar die Übungen für Kopfjagdoperation und die Durchführung der Operation für die Eroberung Pjöngjangs ab. Im Einklang mit diesen Umtrieben der USA legten die EU und Japan in diesem Jahr wiederum eine Anti-TVRK-Resolution vor. Diese Resolution, die von A bis Z ein unreines politisches Ziel verfolgt, ist ein Dokument ohne Unparteilichkeit und Vertrauenswürdigkeit, in dem der Inhalt des Berichts des Untersuchungskomitees für die Menschenrechtslage Koreas, der voll von Lügen, Erfindungen, Intrigen und Betrügereien ist, wiederholt worden ist. Es ist die konsequente Politik der Regierung der TVRK, voller Verantwortung, die Menschenrechte der Volksmassen ständig zu schützen und zu fördern. Trotz der hartnäckigen Sanktionen und Drücke der feindseligen Kräfte, einschließlich der USA, konzentriert die Regierung der TVRK alle Kräfte auf die Verbesserung des Volkslebens und die Gestaltung der schöneren Zukunft. In der TVRK werden unverändert die überlegenen volksverbundenen Politiken wie die umfassende kostenlose medizinische Betreuung, unentgeltliche Bildung, kostenlose Übergabe der Wohnungen oder die Gleichheit von Mann und Frau betrieben. Alle Bürger üben in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens die Menschenrechte nach Herzenslust aus und genießen diese vollauf. Das ist die unbestrittene Wahrheit in der TVRK. Das Volk der TVRK ist äußerst stolz auf die sozialistische Gesellschaftsordnung, die es nach seinem Willen gewählt, gefestigt und entwickelt hat, das wahre System zur Gewährleistung der Menschenrechte, das der Kapitalismus nicht haben oder nachahmen kann. Bevor die EU und Japan die Menschenrechtsfragen anderer Länder begritteln, sollten sie zuerst das Innere ihrer Länder und ihrer Verbündeten betrachten und zu ihren inhumanen Verbrechen an der schlimmsten Flüchtlingsfrage in der Geschichte selbstkritisch sein und die Maßnahmen dazu treffen. Insbesondere sollte sich Japan für seine größten inhumanen Verbrechen gegen das koreanische Volk und die Völker in verschiedenen Ländern der Welt entschuldigen und die Maßnahmen zur Entschädigung ergreifen. In der Vergangenheit entführten die japanischen Imperialisten gewaltsam über 8,4 Millionen Koreaner, ermordeten rund 1 Million Zivilisten und zwangen über 200.000 koreanische Frauen zur sexuellen Sklaverei. Die Tatsachen beweisen eindeutig, dass die feindseligen Kräfte die unreine politische Absicht dafür verfolgen, mit allen Mitteln und um jeden Preis die Welt irre zu führen und die sozialistische Gesellschaftsordnung Obhut des koreanischen Volkes zu liquidieren. die Regierung der TVRK wünscht auf dem Gebiet der Menschenrechte der Welt den echten Dialog und die Zusammenarbeit, aber solange die feindseligen Handlungen gegen die TVRK unter dem Vorwand der Menschenrechtsfrage eskaliert werden, wird sie dagegen alle Maßnahmen treffen.